Rubrik Jazz. Der US-Amerikaner Jeff Ballard ist einer der gefragtesten Schlagzeuger im Jazz überhaupt. Der Mann aus Santa Cruz in Kalifornien spielt seit vielen Jahren im Trio des Pianisten Brad Mehldau, hat aber auch schon mit Pat Metheny und Chick Corea gearbeitet und war auch schon mal mit Ray Charles auf Tour, wenn das zugegebenermaßen ein bisschen her ist. Was Jeff Ballard uns heute noch als Bandleader zu sagen hat, das zeigt sein neues Album Fairground, das in der kommenden Woche erscheint. Felix Tenbaum hat mit Ballard über dieses Album gesprochen und stellt es uns jetzt vor. Hier Fressbuden, da eine Achterbahn, daneben ein Autoscooter. Auf einem Rummelplatz ist eine Menge los. Bunt, aufregend und vor allem vielfältig ist hier die Stimmung meistens. In den USA nennt man einen solchen Ort Fairground. Und genau so heißt auch das neue Album von Schlagzeuger Jeff Ballard, auf dem es musikalisch wirklich kunterbunt zugeht. Nur sind Achterbahnen und Autoscooter hier musikalische Elemente aus Elektronik und Free Jazz, die sich mit packenden Grooves, afrikanischer Folklore und noch vielem mehr mischen. Aber Fairgrounds ist weder bloß Albumtitel noch einfach ein Bandname. Als Jahrmarkt bezeichnet Jeff Ballard das musikalische Konzept, das er zurzeit verfolgt. It could be any kind of group actually, and under the name Fairgrounds. That's how it kind of started. Eigentlich könnte Fairgrounds jede Band sein, in jeder Größe. Es gab mal ein Trio, ein Duo, aber diese Band habe ich zusammengestellt, um einfach zu sehen, welche Musik wir aus dem Nichts erschaffen können. And just see what kind of music we could play out of thin air. Seit 2012 tragen die Projekte von Jeff Ballard den Namen Fairgrounds. 3 Jahre später ging er im Quintett auf eine 3-wöchige Tour durch Europa. Alle Konzerte hat Ballard mit seinen Kollegen auf eigene Faust mitgeschnitten. Das Ergebnis? Fast 40 Stunden musikalisches Material. 2 Jahre hat Ballard anschließend damit verbracht, die 40 Stunden zu durchforsten und daran zu basteln. The overview idea was to take this energy of Ich hatte die Idee, das ganze Material zu nehmen und daraus neue Musik zu schnitzen. Vielleicht wollte ich so eine Art Frankenstein-Monster erschaffen. Hier ein bisschen was von diesem Konzert in einer Kirche in Dublin. Die Bridge nehme ich dann aus einer Bar in Dänemark und so weiter. Es sollte keine Regeln geben. Ich glaube immer noch, dass das gehen kann. Aber am Ende habe ich es nicht hinbekommen. Wie sympathisch, dass ein Künstler auch mal zugibt, wenn eine neue Idee scheitert. Immerhin hat es mit 12/8 ein selbstgesampeltes Stück auf die Platte geschafft. Man merkt es, wie intensiv Ballard bei 12/8 geschraubt und gedreht hat. Dazu kommen außerdem noch nachträgliche Saxophonaufnahmen von Mark Turner. Die restlichen Stücke sind brillante Live-Aufnahmen, die das Album zu einem runden, geschmackvollen Hörerlebnis machen. Der Name Fairgrounds wurde Jeff Ballard übrigens von einem Freund vorgeschlagen. Es sollte eigentlich nur ein Titel sein, unter dem der Schlagzeuger seine eigenen musikalischen Projekte vereinen konnte. Aber dann entstanden aus dem Namen immer mehr Metaphern und Analogien. So ein Rummel ist ein Ort, an dem man Spaß hat. Jeder Musiker ist irgendwie eine Art Attraktion. Einer ist vielleicht eine Achterbahn, der nächste ein Riesenrad, alles Mögliche. Es ist irgendwie eine Philosophie daraus entstanden. Man geht in unsere eigene Rummelwelt, die wir erschaffen. Und die ist aufregend und gefährlich, weil alles passieren kann. Aufregend ist die Musik vor allem auch deshalb, weil Jeff Ballard sich nicht als klassischer Bandleader versteht. As drums, it's You provide not just place. Als Schlagzeuger lieferst du nicht einfach nur Sicherheit. Du sorgst auch für Bewegung, für Luft, Energie. Man kann verschiedene Dinge hervorheben und in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht bin ich eine Art Zirkusdirektor in einer Manege. The ringmaster in a circus kind of sense, you know. Und in dieser Manege auf Jeff Ballards Jahrmarkt tummeln sich unglaublich viele Attraktionen. Da wäre zum Beispiel das energiegeladene Spiel der Gastsaxophonisten Chris Cheek und Mark Turner. dann die beiden sich grandios ergänzenden Pianisten Pete Randy und Kevin Hayes, der außerdem noch tibetanischen Kehlkopfgesang beherrscht. Dazu Lionel Lueke an der Gitarre und die Electronics von Reed Anderson, alles absolutes Weltniveau. Musikalisch brennt Jeff Ballard auf Fairgrounds ein riesiges Feuerwerk an. Und das gehört ja bekanntlich auch zu jedem Rummel mit dazu. Musik vom Album Fairground, das jüngste Werk des amerikanischen Schlagzeugers Jeff Ballard. Das erscheint nächste Woche beim britischen Jazzlabel Edition. Felix Tenbaum hat's uns vorgestellt.